Drüben am Horizont verschwindet eine Landschaft. Ein Schnitt in die Brust ist der Abschied, doch diesmal fällt er aus. Ich will mehr für dich sein als eine Schleusenbekanntschaft. Diesmal, mein Herz, diesmal fährst du mit. Sieh doch, wie Tausende von Möwen nach Abfall gieren. Ein Schritt nur vor uns ist die See, dahinter liegt New York. Ein Schaum sprüht frech zu uns heran, wie von tausend Tieren. Diesmal, mein Herz, diesmal fährst du mit. Wird dir auch schlecht über die Reling, halte ich dich gerne. Ein Ritz auf 1000 Tonnen Stahl fordert seinen Preis. Und alt wie der Mensch ist die Sehnsucht, nach der Ferne. Diesmal, mein Herz, diesmal fährst du mit. Scheiß doch auf die Seemannsromantik. Ein Trist dem Trottel, der das erfunden hat. Niemand ist gern allein mitten im Atlantik. Diesmal, mein Herz, diesmal fährst du mit.